Bring mir keine weißen Rosen, Bianca Rosa. Weiße Rosen, die bedeuten ewige Treu. Und ich weiß, eh sie verblühen, Bianca Rosa, ist das Märchen unserer Liebe schon. Solang das Glück sich dreht, da war